Erster Hiskia war sehr krank. Der Prophet Jesaja kam zu ihm. Er sagte, du wirst sterben. Bereite alles vor. Zweiter Hiskia drehte sein Gesicht zur Wand. Er betete zu Gott. Dritter er sagte, Gott, ich war immer treu zu dir. Ich habe Gutes getan. Dann weinte Hiskia sehr laut. Vierter dann sprach Gott wieder zu Jesaja. Fünfter geht zu Hiskia. Sag ihm, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Du lebst noch 15 Jahre länger. Sechster, ich helfe dir und dieser Stadt. Der König von Assyrien wird euch nicht besiegen. Siebter, Gott gibt dir ein Zeichen. Er tut, was er versprochen hat. Achter, der Schatten an der Sonnenuhr geht zurück. Er geht 10 Stufen rückwärts. Und die Sonne ging zurück. Neunter, das ist ein Text von König Hiskia. Er schrieb ihn nach seiner Krankheit. Zehnter, ich dachte, ich muss jetzt sterben. Meine Jahre sind zu Ende. Ich gehe in das Totenreich. Elfter, ich dachte, ich sehe Gott nicht mehr. Ich sehe keine Menschen mehr auf der Erde. Zwölfter, mein Leben ist weg wie ein Zelt. Es ist wie ein abgeschnittener Faden. Mein Leben endet sehr schnell. Dreizehnter, ich schrie vor Schmerz bis zum Morgen. Gott zerbrach meine Knochen wie ein Löwe. Mein Leben endet bald. Vierzehnter, ich schrie wie ein kleiner Vogel. Meine Augen sahen nach oben. Gott, ich habe Angst. Hilf mir bitte. Fünfzehnter, was soll ich sagen? Gott hat es getan. Ich werde mein Leben lang an diese Zeit denken. Sechzehnter, Herr, durch deine Hilfe leben die Menschen. Du machst mich wieder gesund. Ich darf weiterleben. 17. Die schwere Krankheit war gut für mich. Du hast mich vor dem Tod gerettet. Du hast mir meine Sünden vergeben. 18. Tote Menschen können dir nicht danken. Wer im Grab liegt, lobt dich nicht. Sie warten nicht auf deine Hilfe. 19. Nur wer lebt, kann dir danken. So wie ich es heute tue. Väter erzählen ihren Kindern von deiner Treue. 20. Gott will mir helfen. Wir wollen Musik machen und singen. Wir tun das unser ganzes Leben im Tempel. 21. Jesaja sagte, bringt ein Pflaster aus Feigen. Legt es auf die Wunde. Dann wird der König gesund. 22. Hiskia fragte, welches Zeichen gibt mir Gott? Wann kann ich wieder in den Tempel gehen?